Bite FM. Es ist 0 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Thomas Brockt. Gibt es im Ampelstreit über die geplante Kindergrundsicherung bald eine Einigung? Bundesfinanzminister Lindner geht davon aus, dass man sich kurzfristig zumindest auf Eckpunkte einigen kann. Das sagte er im Sommerinterview des ZDF. Ich rechne damit, dass wir sehr kurzfristig eine Einigung über die Eckpunkte haben, was getan werden soll. Aber danach gibt es ja auch sehr viel technisch, was noch geklärt werden muss. Dann werden Verbände und Länder beteiligt und dann wird es erst einen fertigen Gesetzentwurf geben. Finanzminister Lindner. Kanzler Scholz hatte zuvor deutlich gemacht, dass er den Streit in wenigen Tagen beilegen will. An diesem Dienstag trifft sich der Kanzler mit seinen Ministerinnen und Ministern zu Beratungen auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Nach dem rätselhaften Flugzeugabsturz und Nachrichten vom mutmaßlichen Tod des Söldnerführers Prigoschin ist es nun offiziell. Die russischen Behörden haben bestätigt, dass der Chef der Wagner-Gruppe ums Leben gekommen ist. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das staatliche Ermittlungskomitee. Keine Informationen gibt es weiter zur Absturzursache. Gemutmaßt wird über einen Sprengsatz an Bord, der eine Explosion ausgelöst haben soll. Offiziell ermittelt wird aber wegen Verstoßes gegen die Luftsicherheit. Unabhängige Beobachter gehen indes weiter davon aus, dass es sich um eine öffentliche Hinrichtung Prigoschins handelt, um auch mögliche andere Widersacher von Kreml-Chef Putin abzuschrecken. Aus Moskau, Ulf Mauder. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München trotz eines Doppelpacks von Starstürmer Harry Kane die Tabellenführung knapp verpasst. Zum Abschluss des zweiten Spieltags besiegte der Titelverteidiger den FC Augsburg mit 3:1. An der Tabellenspitze liegt weiter Union Berlin. Im anderen Sonntagsspiel trennten sich Mainz und Frankfurt 1:1. Und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat mit einem Triumph bei seinem Heimrennen in Zandvoort den Siegrekord von Sebastian Vettel eingestellt. Beim Großen Preis der Niederlande setzte sich Verstappen in seinem Red Bull vor Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine-Auto durch. Für Verstappen war es der 9. Erfolg in Serie. Das war in der Motorsport-Königsklasse zuvor nur Sebastian Vettel gelungen. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht im Süden immer wieder Regenschauer, im Südosten zum Teil auch Dauerregen. Sonst bleibt es meist trocken und nur locker bewölkt. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad, nur direkt an der See etwas milder. Mit zweigeteiltem Wetter geht es dann auch in die neue Woche. Im Westen und Nordwesten gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Im Süden und Südosten regnet es dagegen weiter, dann nur noch bei 16 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten. Ihr hört Bite FM und das hier ist der Schraubenzieher. Normalerweise eure liebevolle Lärmsendung, heute aber ein bisschen zarter. Vor 4 Jahren ist der meiner Meinung nach vielleicht beste US-Singer-Songwriter gestorben. Ich rede von David Berman und um den geht es hier heute. Das hier ist seine Band Silver Juice mit Punks in the Beer Light. Adam and Eve were Jews, and I always loved you too. Drinks in the Beer Light, ein Song von Silver Juice, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schraubenziehers auf BYTE.FM. Mein Name ist Marius Magor. Punks in the Beer Light, ein ungewöhnlich stürmischer Song im Oeuvre der Silver Juice und deswegen vielleicht eine ganz passende Einleitung für eine neue Ausgabe dieser liebevollen Lärmsendung, in der es normalerweise immer um Stressmusik geht, doch heute machen wir uns das etwas gemütlich, ein bisschen zarter, denn vor 4 Jahren starb David Berman, mein persönlich liebster US-amerikanischer Singer-Songwriter und, wenn es nach mir geht, einer der besten seiner Klasse. Und wir befassen uns hier in der nächsten Stunde fast ausschließlich mit Musik von ihm. David Berman, am meisten bekannt als Anführer von Silver Juice, die wir gerade hören und von denen es auch gleich mehr gibt, hat auch ein fantastisches Soloalbum kurz vor seinem Tod im August 2019 veröffentlicht. Und eine der großen Qualitäten von David Berman ist, mit wenigen Worten gar eine ganze Geschichte zu erzählen. In keinem Song demonstriert er das besser als in diesem hier. Silver Juice mit Random Rules. In 1984, I was hospitalized for approaching perfection. Slowly screwing my way across Europe, they had to make a correction. Broken and smoking where the infrared deer plunge in the digital snake. I tell you, they make it so you can't shake hands when they make your hand shake. I know you like to line dance. Everything's so democratic and cool, but baby, there's no guidance when random rules. I know that a lot of what I say has been lifted off of men's room walls. Maybe I've crossed the wrong rivers and walked down all the wrong halls. But nothing can change the fact that we used to share a bed. And that's why it scared me so when you turned to me and said, yeah, you look like someone. Yeah, you look like someone who up and left me low. Boy, you look like someone I used to know. Thank you. FM. Zurich is Stained heißt dieser Song von der legendären US-Indie-Rockband Pavement, stammt von ihrem 1992er Debütalbum Slanted and Enchanted. Und diesen Namen Slanted and Enchanted, den griff die Band Pavement nicht einfach aus der Luft, der stammt von einem Cartoon, den David Berman einst zeichnete. Das ist kein Zufall, David Berman und Stephen Malkmus, der Anführer von Pavement, die waren schon im Studienalter sehr eng miteinander befreundet. Bevor es Pavement gab, spielten die beiden schon miteinander Musik. Und Stephen Malkmus war auch, als dann David Berman seine Band Silver Juice gründete, noch Mitglied davon. Das erste Silver Juice Album, das heißt The Starlight Walker, und es erschien 1994. Und darauf auch noch mitzuhören, die Pavement-Mitglieder Stephen Malkmus und Bob Nastanovich. Und in dem nächsten Song hier hat Magnus auch einen sehr klar erkennbaren Gesangspart. Wir hören Silver Juice mit New Orleans. I'm scared, I swear. Delta, Gamma, everybody smoked. Well, you can't say that my soul has died away. No, you can't say that my soul has died away. Oh, well, there's trouble. That my I broke in 100 years ago with a dagger tucked in my vest. Legends of gold I tried to hold, the gray half-light of the hallway at night. One, two, three, four, five. We're trapped inside the song. Well, we're trapped inside the song. Trapped inside the song. Trapped inside the song. Where the nights are so long. Trapped inside the song. Trapped inside the song. Trapped inside the song. Where the nights are so long. Traps inside us all. FM. I see you gracefully swimming with the country club women in the Greenwood Southside Society pool. I love your amethyst eyes and your Protestant thighs. You're a shimmering socialite Jew. From the carbon dioxide riding academy to the children's crusade marching through the downtown. Well, I think I'd die, see, if you just said hi to me. When something breaks, it makes a beautiful sound. Sometimes I feel like I'm watching the world, and the world isn't watching me back. But when I see you, I'm in it too. The waves come in and the waves go back. And the kids in the car all covered in dirt, hot chest passing under the moon. My father came in from wherever he'd been. He kicked my shit all over the room, all over the room, all over the room. Static and on your blue jeans. What would you say if I asked you to run away? It's been done so many times, I hardly know what it means. Yeah. Blue Arrangements, ein Song von Silver Juice aus dem Jahr 1998, von ihrem dritten und meiner Meinung nach bestem Album American Water, aber dazu mehr noch später in dieser Sendung, hier im Schraubenzieher auf Byte FM. Hier in diesem Song auch sehr klar vernehmbar Stephen Magmus von Pavement am Background-Gesang und an der Lead-Gitarre. Doch wir kommen hier in dieser Sonderausgabe vom Schraubenzieher über den vor 4 Jahren verstorbenen Silver Juice-Anführer David Berman. Noch einmal zurück zum ersten Silver Juice-Album. Starlight Walker heißt es, 1994 erschien es und auch dort direkt der erste Song. Ein sehr klarer Vorbote von den großen Talenten dieses Mannes, David Berman. Trains Across the Sea heißt er. Hier gibt es große, sich direkt in Herz und Hirn festklammende Zeilen, so wie diese hier. In 27 years I drank 20,000 beers and they just wash against me like the sea against the pier. Silver Juice mit Trains Across the Sea. Troubles, no troubles on the line. And I can't stand to see you. I can't stand to see you when you're crying at home. Scotch and penicillin, please try Carlton. A cold black maple hanger and husband's on the run. I just got back from a dream attack that took me by surprise. And in there I met a lady, her name was Shady Sides, and she said, something so old be so wrong. Sin and gravity drag me down to sleep to dream of trains across the sea. Trains across the sea. I've drunk 50,000 beers and they just wash against me like the sea into a pier. Byte FM. Storyline fever got its hooks in you. in the wanton corner of a western state where every other shopper is a basket case. Just realizing the horizon forms a frowning face. Hanging around those haunts at night where half the clientele was part poltergeist. Grinding an axe against all that exists, minus their protected exceptions to it. You got storyline fever, storyline flu. Apparently impairing your point of view. It's making horse shit sound true to you. Now it's impacting how you're acting too. Now it's impacting how you're acting too. Purple Mountains sind das hier mit Storyline Fever und ihr hört den Schraubenzieher auf Byte FM. Hier heute mit einer Sonderausgabe über David Berman, den US-Singer-Songwriter, der sich vor 4 Jahren im August 2019 im Alter von 52 Jahren sein Leben nahm. Kurz, also wirklich wenige Tage vor seinem Tod, erschien ein neues Album von David Berman. Fast 10 Jahre, seitdem er das letzte Mal mit seiner Band Silver Juice noch irgendwas veröffentlicht hatte, da erschien Purple Mountains, sein neues Projekt mit einem selbstbetitelten neuen Album. Und diese Platte ist für mich persönlich jetzt 4 Jahre später etwas schwer anzuhören. Sie ist fühlt sich auf jeden Fall sehr autobiografisch an, gerade im Kontext seines Suizids. Doch es ist ungerecht, dieses Album jetzt komplett von diesem sehr dunklen Schatten überschatten zu lassen, denn da ist auch so viel Schönheit drin, so viel Humor. Und besonders auf den Humor, da möchte ich hier gerade noch einmal eingehen. Der ist nämlich ein unterschätztes Element in der Musik von David Berman. Wenn ich an Humor bei ihm denke, dann denke ich zuerst an den Song The Frontier Index von seiner Band Silver Juice aus dem Jahr 1996. Von ihrem zweiten Album The Natural Bridge. Dieser Song ist quasi eine Aneinanderreihung von kleinen Witzen allesamt mit einer etwas bitteren Pointe, aber dennoch auch sehr komisch. So will zum Beispiel ein Sohn von seinem Vater ein Auto geschenkt bekommen, doch der Vater will, dass der Sohn sich erstmal die Haare schneidet. Der Sohn erwidert aber, Papa, Jesus hatte doch auch langes Haar. Und der Vater sagt, das stimmt, mein Sohn, und Jesus, der lief überall hin. Silver Juice mit The Frontier Index. Of all the people I knew, I always looked up to you. And after millions of years of crime, the sun still shines and shines. Look, a horse, of course, gallops through the desert light. Such good time through subspace when I dream all day and ride all night. says, hey, we don't serve robots. And the robot says, oh, but someday you will. Prison's a good time for some. Many people get caught with a gun. This trucker says it's good to be free. Says he knows lots of folks who agree. Stickers, talk to him, say let the stars get in your eyes. Time comes, sand and surf, these are the building blocks of life. Boy wants a car from his dad. Dad says, first you gotta cut that hair. Boy says, hey dad, Jesus had long hair. And dad says, that's right, son, Jesus walked everywhere. When I was younger, I was a cobra. In every case I wanted to be cool. Now that I'm older, subspace is colder. Just wanna say something true. FM. Guard my bed while the rain turns the ditches to mirrors. Buy a vase of carnations from Central Ohio, where the looking machine can't hear us. Deep in the night, we dream of positions. There's a line for the phone in the hall. And in the cold places where Spanish is spoken, most wars end in the fall. You never know when your pet will go. Pet politics, pet politics, pet politics, pet politics. Still wearing last night's mascara, now that her pet was gone for sure. She was shivering so hard, it looked like there were two of her. I could see through the sleeve on her blouse, the plans of her architect lover. A tattoo of a boarded up house, an ink door that belonged to another. When the rain hits you, it hits you slow. Stitch after stitch, stitch after stitch, stitch after stitch, stitch after stitch, stitch after stitch, stitch after stitch, stitch after stitch. stitch after stitch. Adam was not the first man, though the Bible tells us so. There was one created before him, whose name we do not know. He also lived in the garden, but he had no mouth or eyes. One day Adam came to kill him, and he died beneath these skies. I find it so amazing how I go where I'm led, I go where I'm led, I go where I'm led, I go where I'm led. I suspect we could be losing now. Please guard my bed, please guard my bed, please guard my bed, please guard my bed. Pet Politics, ein weiterer Song von The Natural Bridge, dem zweiten Album von The Silver Juice aus dem Jahr 1996. Wir zelebrieren hier heute den Sänger, Songwriter und Gitarristen von Silver Juice, David Berman, der im August 2019, also vor 4 Jahren, gestorben ist. In seinen Texten, die hier besonders zelebrierungswürdig sind, ist auf jeden Fall eine ständig wiederkehrende Figur Gott oder beziehungsweise biblische Elemente. Hier in Pet Politics redet er vom ersten gottgeschaffenen Mann, der aber nicht Adam war, sondern ein anderes Wesen vor ihm, ohne Mund, ohne Augen, das dann später von Adam getötet werden muss. Und ein etwas grausamer Gott erscheint auch in einem großen Song auf dem letzten Album, das David Berman jemals schuf. Das heißt Purple Mountains und war das erste und letzte Album seines gleichnamigen neuen Projekts 2019, kurz vor seinem Tod. Ich rede von dem Song Margaritas at the Mall. Da stellt David Berman die große Frage, wie lange kann die Welt denn weitergehen unter solch einem subtilen Gott? Und die Antwort darauf ist, we're just drinking margaritas at the mall. This happy hour's got us by the balls. Purple Mountains mit Margaritas at the Mall. Drawn up all my findings, and I warn you they are candid. My everyday begins with reminders I've been stranded. Like I'm ashamed to be alive. Byte FM. Sun and the shutters and the sun chatter hair. The butler hesitates at the top of the stairs. A kitten from Great Britain sleeps behind the drapes. An old silver bowl filled with apples and grapes. It's so very cold in the mansion after sunset. That snow is blowing through the baseboard outlets. And I have no idea what drives you, mister. Tanning beds explode with rich women inside. All my poor hungry children, all my poor hungry children, all my poor hungry children. Time will break the world. Time will break the world. Time will break the world. The snow falls down so beautiful and stupid for the black silhouette of Abraham Lincoln trees. The sky is low and gray like a Japanese table. And my horse's legs look like four brown shotguns. The icicles are dripping like the whole house is weeping. On an evil little car with gold wings. And I have no idea what drives you, mister. But I've killed you in my mind so many times before. All my poor hungry children, all my poor hungry children, all my children, time will break the world. Time will break the world. Time will break the world. Time will break the world. Ein Song von Silver Juice aus dem Jahr 2001 von ihrem vierten Album Bright Flight. Ein weiteres großes Stück für den Texter und Sänger David Berman. Hier klingt die Musik sehr, sehr apokalyptisch und schwer und der Text, der steht dem nichts nach. Es sind so kleine Bilder, die sehr viel machen, wie zum Beispiel Eiszapfen, die an einer Regenrinne schmelzen und dabei das ganze Haus zum Weinen bringen. Und im Refrain natürlich die große Feststellung, dass die Zeit die Welt brechen wird. Zeit ist auch ein großes Thema in meinem persönlichen Lieblingssong von David Berman und auch von seiner Band Silver Juice, von ihrem meiner Meinung nach besten Album American Water aus dem Jahr 1998. Es handelt sich um ihre dritte EP. Diese Platte wird beendet von dem Song The Wild Kindness, ein Stück, das mich auf so ziemlich jeder musikalischen und textlichen Ebene berührt. Mit dem großen Refrain, instead of time, there will be lateness, and let forever be delayed. Silver Juice vom Album American Water, The Wild Kindness. I wrote a letter to a wildflower on a classic nitrogen afternoon. Some power that hardly looked like power said I'm perfect in an empty room. Four dogs in the distance, each stands for a clovers lodged in an evergreen altar. I'm gonna shine out in the wild silence. I'm gonna shine out in the wild silence. I'm gonna shine out in the wild silence. And spurn the sin of giving in. Oil paintings of X-rated picnics behind the walls of medication, I'm free. Every leaf in a compact mirror hits a target that we can't see. Grass grows in the icebox. The year ends in the next room. It is autumn and my camouflage is dying. Instead of time, there will be lateness. Instead of time, there will be lateness. Instead of time, there will be lateness. And let forever be delayed. Forever and ever, together. midnight execution. We'll hitchhike away from Odessa to Houston. And when they turn on the chair, something's added to the air. When they turn on the chair, something's added to the air. Forever to the air. Forever, Smith and Jones. Forever together. Forever and ever. Together. Forever and ever. And ever. Smith and Jones Forever. Ein Song von Silver Juice. Ein Song über Smith and Jones, zwei vor dem Gesetz fliehende Liebende, die aber dem elektrischen Stuhl nicht entkommen können. Doch, when they turn on the chair, something's added to the air forever. Das sang David Berman 1998 mit seiner Band Silver Juice auf ihrem besten Album American Water. Der Schraubenzieher hier auf Byte FM ist nun fast zu Ende. Ich habe hier versucht, im Verlauf dieser Sendung, die ein bisschen zarter ist, als man es vielleicht vom Schraubenzieher bis sonst gewohnt ist, ein bisschen versucht zu erklären, warum David Berman meiner Meinung nach einer der besten Texter und auch generell Musiker seiner Generation war. Vor 4 Jahren ist er gestorben, im August 2019. Zum Ausklang der heutigen Sendung spiele ich einen Song von seinem letzten Album Purple Mountains. Da gibt es so einen Vierzeiler, der mich einfach komplett fertig macht damit, wie schön und kräftig diese Wörter funktionieren. Bevor ich diese Worte vorlese und den Song dazu euch spiele, ein bisschen Byte FM Abkündigung. Hier auf dem Sender geht's gleich weiter mit dem Kramladen von Volker Rebell. Es sei denn, ihr hört in der Nacht vom Sonntag zum Montag die Wiederholung, dann kommt gleich Groovy Schissel mit Sebastian Reier. Hier eine der schönsten Songzeilen von David Berman. Songs build little rooms in time and housed within the song's design is the ghost the host has left behind. Purple Mountains, snow is falling in Manhattan. Danke, dass ihr zugehört habt. Snow is falling in Manhattan. Slow diagonal fashion. On the Sabbath, as it happens, snow is falling in Manhattan. If it looks like it might be a bad one, caretaker springs to action, salts the stoop and scoops the cat in, tests an icy patch for traction. Snow, snow, oh, oh, oh. Snow. Sign of soon subsiding, drifting deeply down in Brooklyn. So much joy in merely looking. Society's got a fire crackling, and on the couch beneath the napkin lies an old friend he just took in, seeking shelter from the cold wind.